Und er zeigte mir einen Strom von Lebenswasser glänzend wie Kristall, hervorkommend aus dem Thron Gottes und des Lammes mitten in ihrer Gasse, hüben und drüben am Strom den Baum des Lebens 12-mal fruchtbringend, jeden Monat seine Frucht gebend, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und Gebannte soll es nicht mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen keinen Leuchter und kein Sonnenlicht, denn Gott der Herr wird über sie leuchten lassen, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig, und Gott der Herr über die Geister der Propheten hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was in Bälde geschehen soll. Und siehe, ich komme bald. Selig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dieses sah und hörte. Und da ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder anzubeten vor dem Engel, der mir dieses zeigte. Und er sagt zu mir, nicht doch, ich bin dein und deiner Brüder der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren, Mitknecht, bete du Gott an. Und er sagt zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Der Übeltäter tue noch Übles, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte tue noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu vergelten jedem, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Gewänder waschen, damit sie ein Recht bekommen an den Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Giftmischer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alles, was die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe einen Engel gesendet, euch dieses zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der strahlende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, soll sagen, komm. Und der Durstige soll kommen, und der es verlangt Lebenswasser umsonst empfangen. Ich zeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn einer etwas zusetzt, dem wird Gott zusetzen die Plagen, die in diesem Buche beschrieben sind, und wenn einer wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, dem wird Gott wegnehmen seinen Anteil am Holz des Lebens und an der heiligen Stadt, die in diesem Buch beschrieben sind. Es spricht, der das bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. 22:21 Die Gnade des Herrn Jesus mit allen. 22.